سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Unser nächster Fatwa ist die Fatwa oder Aussage von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wo er sagt: Inna asla al-islami wa qa'idatuhu shahadatu an la ilaha illallah wa hiya aslu al-iman billahi wahdahu wa hiya afdalu shu'ab al-iman wa hadha al-asl la budda fihi min al-ilm wal-amal wal-iqrar bi-ijma' al-muslimin wa madluluhu wujub ibadati llahi wahdahu la sharika lahu wal-bara'atu min ibadati ma siwah. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagte diese Fatwa: Inna asla al-islami وقائدته شهادة لا إله إلا الله. Der Fundament des Islams. Wir haben voriges Mal begonnen über den Fundament des Islams zu sprechen. Der Fundament des Islams und seine Regel ist folgende Sache: Die Bezeugung oder das Zeugnis, dass es keine Gottheit gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ أَصْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Und das ist das Fundament des Imans. Das ist das Fundament des Imans. Weil wenn du sagst, La ilaha illallah, du hast eine Tat gemacht. Ist die Aussage La ilaha illallah eine Tat? Sie ist eine Tat. Eine Tat, eine äußerliche Tat mit der Zunge. Verbunden mit anderen Taten, die Taten des Herzens. Welche sind das? Al-ilmu wal-yaqinu wal-sidku wal-ikhlasu wal-mahabbatu wal-inqiyadu wal-qabul. Das sind alles Taten des Herzens, verbunden. Wir haben voriges Mal gesagt, Iman ist Tat. Iman ist Tat. Dass jemand kommt und sagt, ich glaube mit meinem Herzen an Allah, so einer hat kein Iman. So einer ist kein Mu'min bei uns. So einer ist kein Gläubiger. Gläubiger ist bei uns einer, der Ashhadu la ilaha illallah sagt. Ja? Plus dazu, es muss dazu sein, nicht danach, irgendwann einmal in 10 Jahren. Ja? Wenn er das erst in 10 Jahren erfährt, dann wird er sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir Alhamdulillah, dass Allah mich recht geleitet hat. Weil diese 10 Jahre war ich, keine Ahnung, was ich war. Das ist die Tatsache, Bruder. Das ist die Tatsache. Wir reden nicht von denen, die übertreiben und jeden Tag zum neuen Islam nehmen. Ja, und sagen, ja, jetzt bin ich Muslim geworden. Und dann morgen kommt so, ich war Kafir, jetzt bin ich wieder Muslim. Ich war Kafir und dann, ja, wir reden nicht von dem, sondern wir reden von Tatsachen. Die erste Voraussetzung des Islams ist Ilm. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa hiya afdalu shu'ab al-iman. Und diese Shahada, la ilaha illallah, das ist der beste Teil des Imans. Wir haben gesagt, Iman hat seine Teile. Oder nicht? Ja? Was sind die Teile des Imans? Gute Taten. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Al-Imanu bid'a وَالسَّبَعِينَ شُعْبَةً. In einer anderen Überlieferung بِدَعَ وَالسِّتُونَ شُعْبَةً. Der بِدَعُ. بِدَعُ ist eine Zahl zwischen 3 bis 9. In der arabischen Sprache. Eine Zahl zwischen 3 und 9. Barakallahu fikum. Der Prophet sagt, der Iman ist in so und so viele und 70 Teile, 70 und so viele Teile ist der Iman. A'lahunna shahadatu la ilaha illallah. Der beste Teil des Imans, der wichtigste, ist shahadatu la ilaha illallah. Warum? Weil diese Shahada das beste Teil von Iman ist. Warum? Weil das Fundament des Imans ist. Was ist das beste oder das wichtigste Teil eines Hauses? Die Fundamente. Nicht der Dach, barakallahu fikum. Den Dach kannst du leicht bauen. Ja. Oder nicht? Den Dach brauchst du. Aber wenn der Fundament nicht stimmt. Ist doch stabil. Was stabil etwas ist. Worauf man auf etwas. Deswegen Al-Asl. Was ist Al-Asl in der arabischen Sprache? Al-Asl in der arabischen Sprache, nicht Al-Asl. Asl ist Honig. Al-Asl mit Elif und Sod und Lam ist. In der arabischen Sprache die Bedeutung oder der nein, lass mich ausreden, barakallahu fikum. Al-Asl in der arabischen Sprache oder die Bedeutung dieses Wortes ist ma yubna alayhi. Wenn jemand dich fragt in der arabischen Sprache, der Lehrer kommt und sagt, was ist die Definition von Asl? Zum Beispiel, du lernst Usul al-Fiqh oder Usul al-Da'wa. Was ist Asl? Usul. Du sagst, Asl ist ma yubna alayhi. Asl in der arabischen Sprache bedeutet das, worauf gebaut wird. Das, worauf etwas gebaut wird. Ma yubna alayhi. Das ist Asl. Wenn du sagst, Usul al-Fiqh. Was ist Usul al-Fiqh? Die Fundamente des Fiqhs. Halal, Haram, Koran. Ein Thema im Usul al-Fiqh heißt Koran. Was ist Koran? Gottes Tabaraka wa Ta'ala Wort wurde offenbart am Propheten sallallahu alaihi wa sallam über sieben Himmel, begonnen mit Iqra, endet mit Surah Barakallahu fik, Aya, nicht ganze Surah. Al-Muhim, der Koran beginnt mit Surah Al-Fatiha, endet mit Surah Al-Nas, so und so viele Aya. Und dann zweiter Fundament des Fiqhs ist es Sunna. Was ist Sunna? Sunna sind die Aussagen und Daten und Eigenschaften, äußerliche und im Akhlaq, Khalqiyya und Khuluqiyya. Khalqiyya, wie der erschaffen worden ist, der Prophet, seine äußerlichen Eigenschaften und seine Eigenschaften im sein Akhlaq, sein Benehmen. Und Sunna ist das, was der Prophet gesehen hat, gehört hat und es bestätigt hat oder besser gesagt erlaubt hat. Die Sunna teilt sich in zwei Arten. Al-Mutawatir und Ahad. Und so weiter und so weiter. Was ist der dritte Asl im Fiqh? Al-Qiyas. Was ist Qiyas? Al-Ijma' afwan. Al-Ijma'. Was ist Ijma'? Al-Ijma' huwa ma ittafaqa alayhi mujtahidun. مجتهد المسلمين في أسر من الأسور ونصوات في أسر من الأسور ونصوات ونصوات. Was ist Qiyas? The next fundament. Qiyas ist das. Was ist? Verstehst du mich, Barakallahu? Darauf wird Fiqh gebaut. Auf Usul al-Fiqh. Die Fundamente des Fiqhs. Einer, der kein Usul hat, er kann auch kein Fiqh haben. Ja. Deswegen wir sind keine Fuqaha, sondern wir sind Mukallidun meistens. Wir sind Muqallidun. Warum? Wir nehmen die ganzen Messail des Fiqhs von großen Imamen, von Ulema. Aber dass wir selber Fuqaha sind, wir nehmen eine Aya und dann nehmen wir Usul al-Fiqh. Wie ist diese Aya zu verstehen? Diese Aya, wir müssen Tafsir von dieser Aya mit einer anderen Aya zuerst erklären. Der erste Tafsir, der beste Tafsir, die Erläuterung des Korans ist, dass du Koran mit Koran erläuterst. Eine Aya, du erläuterst nicht sie mit anderen Ayat. Dann mit Sunnah, mit den Hadithen. Dann in der arabischen Sprache. Was hat dieses Wort in der arabischen Sprache zu bedeuten? Und so weiter und so weiter. Das sind wir nicht. Sondern wir folgen den großen Imamen. Und ehrlich gesagt, inshallah ist es sicher. Es ist sicherer für uns. Aber der Mujtahid hat eine Belohnung, ob er die Wahrheit trifft oder verfehlt. Aber du nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du nicht. Ein Mujtahid macht Ijtihad. Und dann macht er einen Fehler dabei. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm trotzdem eine Belohnung dafür geben. Obwohl er einen Fehler macht. Aber der Mujtahid, der die Wahrheit getroffen hat, er bekommt die doppelte Belohnung. Du kannst entweder die Belohnung bekommen oder die Strafe. Wenn die Wahrheit dir bei dieser Sache klar ist, dann befolgst du sie. Der und der Imam Alim hat es gesagt. Ein Alim, der dem die Umma bezeugt, dass er auf Wahrheit ist. Wie Imam Shafi zum Beispiel. Aber wenn der Batil oder dir klar ist, dass er Fehler gemacht hat in dieser Sache, dann darfst du nicht in dieser Sache befolgen, sonst wird Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür bestrafen. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Deswegen ist man entschuldigt, wenn man einem Scheich befolgt. Wir reden jetzt zuerst, jetzt reden wir von unserer Zeit. Du befolgst einem Scheich und dir ist klar, dass das ein Fehler ist, was der Scheich sagt. Aber du befolgst seine Gelüste. Und sagst, ja, Scheich hat gemacht. Du sagst, du machst einen Fehler, Wallah. Du sagst, du redest gegen diesen Scheich. Nein, nein, ich rede nicht gegen diesen Scheich. Wenn er ein Mujtahid ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm eine Belohnung geben, auch wenn er einen Fehler gemacht hat. Aber dir ist klar, dass er einen Fehler gemacht hat. Und du befolgst ihn wieder. Du bekommst Strafe in jedem Fall. Auf jeden Fall. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jetzt kommt jemand und sagt, ja, es gibt einen Alim, er hat gesagt, Zinsen so und so viel Prozent sind halal. Oder wenn du nimmst, ist es halal. Oder wenn du nur gibst, ist es halal. Und irgendwelche Betrügereien, irgendwelche Fatawa, Musawara, Gefälschte und... Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du sagst ihm, Subhanallah, dir ist klar, dass es halal ist. Aber du befolgst diesen Scheich nur, weil es zu deinen Gunsten ist. Und du bekommst eine Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala, weil du über diesen Scheich, du nützt ihn aus. Und wenn ich irgendwas sage, der Scheich hat einen Fehler gemacht, du attackierst mich sofort und sagst, ihr redet gegen Ulema und ihr macht Tekfir gegen Schuch und ihr seid so und ihr seid so. Wie oft haben wir solche Leute gesehen? Aber wären sie ehrlich, würden sie sagen, ja. Schau dir das an, subhanallah. Scheich sagt, wenn du dir Fethul Bari anschaust. Fethul Bari ist was? Kommentar von Bukhari. Von Sahihul Bukhari. Fethul Bari ist der Tafsir, ja, von Sahihul Bukhari. Ja, die Erläuterung. Wer hat sie geschrieben? Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, al-Shafi'i rahimahullah. Wenn jemand kommt und sagt, Imam ibn Hajar hat hier einen Fehler gemacht, da ist ein Fehler, das ist ein Fehler und so. Die Studenten oder die Muslime sagen, ja, Fehler. Nichts Besonderes. Aber wenn du sagst, über irgendeinen Muhaddis in unserer Zeit hat er einen Fehler gemacht, die töten dich. Du redest gegen Ulema, du bist. Das Fleisch der Ulema ist vergiftet. Wer es isst, wird sich vergiften. Und das sind Eigenschaften von Khawarij und dies und das. Warum hast du nicht so reagiert, dass wir gesagt haben, Ibn Hajar hat einen Fehler gemacht? Wir sagen, Imam Abu Hanifa hat einen Fehler gemacht. Wir sagen, Imam Shafi hat einen Fehler gemacht. Jeder, der auch so, auch einer, der kein Wissen hat, der wird klar und deutlich sehen, dass das ein Fehler ist. Da sagst du gar nichts. Da sagst du nicht, ihr redet gegen Ulema. Aber wenn man sagt, Sheikh, in unserer Zeit so und so, oder ihr in Hodja oder da und so, er dreht gleich durch und ihr seid so und ihr seid so. Worauf deutet das hin? Das bedeutet, dass die Leute Jahala sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Wa hiya afdalu shu'ab al-iman. Der Professor immer sagt, also Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt, La ilaha illallah ist der beste Teil des Imans, der wichtigste. Weil durch diesen Teil des Imans bist du Muslim geworden. Und das ist das Aussprechen der Shahada. Ist das nicht so? Ja, der Professor mir sagt, in einer anderen Überlieferung, Shu'abul Iman, der Iman hat 72 Teile. Der beste ist La ilaha illallah. Ja? Und der kleinste ist, Imatatul Adha anit Tariq, dass du ein Hindernis vom Weg weggibst. Die Leute gehen da und da ist ein Ast und du kommst und gibst es weg. Das ist auch von Iman. Wal haya'u min al-Iman. Und Schamhaftigkeit ist auch ein Teil des Imans. Der Prophet hat in diesem Hadith drei Arten von Iman erwähnt. Oder besser gesagt, der Iman sind diese drei Arten. Das erste, Aussprechen von La ilaha illallah. Das zweite, das Entfernen von einer bestimmten Sache, von der Straße, Tat mit den Händen, Iman. Und die dritte ist Al-Haya, dass du dich schamhaftig, dass du dich schämst und so. Ist wo? Wo ist die Schamhaftigkeit? Im Herzen, Bruder. Brüder, nicht im Äußerlichen. Ja, das ist Nifak. Wenn du äußerlich so, ich schäme mich so, aber in Wirklichkeit bist du ein richtiger Teufel. Wie halt diese Kafir-Mädchen, oh, ich schäme mich so, in Wirklichkeit. Ja'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Wie sie sich schämen. Hasbunallahu. Wir nehmen den Wakil. Wa hadha al-asl labudda fihi min al-ilmi wal-iqrari bi-ijma'i al-muslimin. Und bei diesem Fundament, also bei La ilaha illallah, müssen zwei Sachen sein bei allen islamischen Gelehrten. Al-ilm, drei Sachen. Al-ilm, wal-amal, wal-iqrar. Wissen und Tat und Iqrar. Iqrar bedeutet, dass du akzeptieren alle Sachen, die du im Koran und in der Sunna siehst. Du yuqirruha. Was bedeutet eine yuqirruha? Ich komme zu dir und sage, hast du das und das gemacht? Und das okay, Rahada. Und ich sage, ja, schon. Verstehst du mich, Barak? Etwas bestätigen, Barak Allahu. Fikum bi Ijma'il Muslimin und das ohne Meinungsverschiedenheit bei den Muslimen. Wa madluluhu wujubu ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Wa bara'atu min ibadati ma sawa. Und die wahre Bedeutung von La ilaha illallah, die Bedeutung oder worauf basiert sich La ilaha illallah? Ah. Oder was bedeutet La ilaha illallah? Es bedeutet, es wujubu ibadati Allahi wahdahu. Pflicht, deine Pflicht, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anzubeten, la sharika lah, ohne ihm einen Partner zuzuschreiben, wal bara'atu min ibadati ma siwa, und das Lossagen von jeglicher Ibadah jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, können Sie mir folgen, oder? Ja. Haben wir genug geredet für heute? Wir haben nur eine Fetwa gelesen, la hawla wa la quwwata illa billah, nicht schlafen. Also, die nächste Fetwa. Von Abdurrahman bin Hassan, Rahimahullah Ta'ala, er sagt: Amma nutk bi la ilaha illallah, min ghairi ma'rifati li ma'naha, wa la yaqin, wa la amali bima taqtadihi, min al-bara'ati min al-shirk, wa ikhlas al-qawl wal-amal, qawl al-qalbi wa qawl al-lisan, wa amal al-qalbi wal-jawari, fa ghairu nafi'in bil-ijma'. Merkt euch diese Fetwa, barakallahu fikum. Wer sie versteht, versteht Islam. Wer sie nicht versteht, ist überhaupt kein Muslim. Ayo. Amma nutk bi la ilaha illallah. Das Aussprechen von la ilaha illallah. Ohne die Bedeutung zu verstehen und ohne Yaqeen, ohne Überzeugung, dass du la ilaha illallah sagst, aber du bist nicht überzeugt. Wa la amalin bima taqtadi. Oder du sagst la ilaha illallah, aber handelst nicht nach dem, was la ilaha illallah von dir verlangt. Min al-bara'ati min al-shirk. Dann erwähnt er hier einige Sachen, was dieses la ilaha illallah von dir verlangt. Al-bara'atu min al-shirk. Du musst diese Tat machen, du musst diese Sache in Tat umsetzen, sonst hast du kein La ilaha illallah. Das bedeutet, du bist kein Muslim. Al-bara'atu min al-shirk, das Lossagen von Schirk. Wa ikhlasu al-qawli wal-amal, und die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit in deinen Aussagen und deinen Taten. Wa qawlu al-qalbi wa qawlu al-lisan, jetzt erwähnt er, was bedeutet Qawl. Qawl, Aussage. Qawl al-qalbi wa qawl al-lisan, die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Wa amal al-qalbi wal jawarih, und die Tat der mit dem Herz, barakallahu fikum, und die Tat der Körperteile. Fa ghayru nafin bil ijma', wer das alles nicht hat, was wir hier erwähnt haben, fa ghayru nafin bil ijma', so einer hat keinen Nutzen von seiner ausgesprochenen la ilaha illallah, von seiner ausgesprochenen Shahada, die nützt nichts. Wer das alles nicht hat, jetzt kommt jemand und sagt La ilaha illallah, aber in seinen Taten hat er gar nichts. Nichts. Ja? Deswegen sagen wir, wenn jemand in die Moschee kommt, ja, und wir sehen ihn beten, durch sein Gebet, wir bezeugen sofort, dass er ein Muslim ist. Inshallah. Heute auf der Straße, ich fahre, auf einmal ich sehe einen Typen mit Bart. Er war dunkel im Gesicht. Ah. Und er war mit seiner Frau, sie war Munakkaba. Frau war Munakkaba. Ich habe ihn sofort gesehen, entweder Saudi oder Jemeni. Hundertprozentig. Jemeni wird das nicht sein, die haben nicht so viel Kohle, um in Europa herumzuspazieren. Ah, ja. Und außerdem ist Krieg bei ihnen jetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah. Ich habe sofort gesehen, dass er ein Saudi ist. Und ich. Und er schaut mich an. Und er, Inshallah, ist ein Muslim für mich. Die Tekfir übertreiben werden, sagen, hä, was für ein Jahil. Du, von wo weißt du, was deine Aqida ist? Irja, die Aqida der Murja ist in Saudi-Arabien sehr verbreitet. Vielleicht ist er einer von Murja. Ja, ich sage, seine Äußerlichkeit, Sunna, und die Äußerlichkeit seiner Frau, auf was deuten sie hin? Was ist der Asl dieser Äußerlichkeit? Ist das Islam? Deutet das auf Islam hin? Oder deutet das auf Irja hin? Auf Islam? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Deswegen, dass jemand kommt und sagt, ja, das ist... Ja? Falls aber jemand kommt und sagt, ich habe mit solchen Leuten viel zu tun gehabt, das ist für mich kein Beweis, dann lassen wir ihn seinen Beweis. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir lassen seinen Beweis, und dafür soll er sich vor Allah subhanahu wa ta'ala... rechtfertigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn das fragen sollte, Azza wa Jal. Aber mich, was es mich angeht, wenn ich die Äußerlichkeit bei einem Muslim sehe, oder wenn ich äußerlich sehe, dass jemand Muslim ist, mit seinem Gruß, ein aufrechter Gruß, Salam alaikum und so, man spürt inshallah ta'ala, dass er Muslim ist und so, Hasbunallahu, wir nehmen wirklich, ganz besonders hier in Europa, einer, der Bart trägt, oder seine Frau ist, trägt Hijab und so, das sind inshallah ta'ala Zeichen, dass das Muslime sind, zweifellos. Die meisten tragen keinen Bart, weil sie sich entweder schämen oder weil sie Juhal sind. Oder sind sie Feiglinge. Die meisten Frauen tragen Hijab. Und die meisten, die einen Hijab tragen, das nennt man überhaupt nicht Hijab. Das nennt man, keine Ahnung, wie. Das ist kein Hijab. Sie muss sich bedecken, sie muss zu Panama. Bei mir zum Beispiel im Haus gibt es eine. Sie kommt rein. Man hört sie auf 100 Meter, dass sie kommt. Wie ein Pferd, das galoppiert. Sie kommt. Guten Tag. Kopftuch. Solche Stockschuhe. Sie sieht aus, nichts Islamisches. Nur, dass sie irgendwas um den Kopf gewickelt hat. Sie sieht aus wie eine... Ja, Allahumma istan. Guten Tag. Und ich denke mir, ja, Rabbi, ja, ist ein schöner Tag. Der antworte ich überhaupt nicht. Eine Kafir sage ich guten Tag. Ja, dir auch einen guten Tag. Aber dir sage ich nichts. Wenn ich dir mal Salam gebe, Hasbunallahu wa ni'mal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Und dann sind wir Extremisten, wir sind. Khair inshallah, barakallahu fik. Aywa. Nächste Fatwa, Sheikh Abdurrahman bin Hassan. إن الكفر بالطاغوت ركن توحيد. فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن العبد موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي يصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمها. بعدمه عفوا. Habt ihr das verstanden, inshallah? أيوه. إن merkt euch das. إن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن العبد موحدا والتوحيد هو أساس الإيمان الذي يصلح به جميع الأعمال وتفسد بأدمه شيخ عبد الرحمن بن حسن sagt war ist Kufr in den Tagut Kufr in den Tagut ist Rücken eine Säule des Tauhids wenn es ihn nicht gibt oder wenn es diese Säule nicht gibt, wenn es diesen Rücken nicht gibt, dann ist ein Mensch kein Muwahhid, er ist kein Monotheist. Tauhid, also von Muwahhid, Tauhid. Tauhid ist das Fundament des Imans, الذي يصلح به جميع الأعمال, und wegen diesem Fundament sind alle Taten aufrecht. Und ohne diesen Fundament sind alle Taten ungültig. Mit Tauhid, was ist Tauhid? Kufr bit Tagut wa Iman billah, das ist Tauhid. Oder nicht? Ohne diesen Kufr bit Tagut gibt es keinen Iman. Ein Mensch ist kein Muslim geworden. Dieser Tauhid, das ist der Fundament des Imans. Iman, habe ich gesagt, sind Taten. Oder nicht? Ohne Tauhid oder mit dem Tauhid sind die Taten gültig und aufrecht. Ohne Tauhid sind die Taten ungültig und sind nichts wert. Einer, der kein Tauhid hat, ob er betet oder nicht betet, das ist gleich. Einer, der kein Tauhid hat, ob er im Ramadan fastet oder nicht fastet, das ist wurscht. Einer, der keinen Tauhid hat oder verwirklicht hat, ob er Hajj gemacht hat oder nicht Hajj gemacht hat, ob er 100 Mal Hajj gemacht hat, ist auch wieder wurscht. Deswegen reden wir über den Tauhid so sehr, dass das Wichtigste ist. Wichtiger als der Dschihad, Fisse wegen. Warum? Weil, wenn du kein Tauhid hast, du kannst Tag und Nacht kämpfen und schießen und Atombomben werfen, wenn du willst. Du bist trotzdem ein Kafir, ein Muschrik und du kommst in Jahannam. Ah ja, aber er hat gekämpft gegen Amerikaner und gegen Russen gekämpft und hat gekämpft gegen was weiß ich wen und Römer und Perser und Muschrikin und er ist ein Kafir, weil er kein Tauhid hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen ist Tawhid wichtiger als das Wichtigste. Das, was dich zum Muslim macht, ist das Wichtigste. Als du Muslim wurdest, und Allah dir und Allah dich subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat, werden alle anderen Taten richtig sein, inshallah ta'ala, aufrecht sein, mit Allahs Erlaubnis. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die nächste Fatwa von Sheikh Suleiman bin Suhman, rahimahullah ta'ala, der sagt, فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَلَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِعْتِقَادِ بِالْجَنَانِ وَنُتْخِ بِالْلِسَانِ وَأَمَلِ بِالْأَرْكَانِ فَإِذَا اِخْتَلَّ النَّوْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا. Bei der Aussage, bei der Shahada, bei der Aussage, bei der Bezeugung oder Zeugnis, Zeugnisablegung, beim Zeugnis, bei Shahada, la ilaha illallah, فَلَا بُدَّ, also, مِنْ شَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِنْ اِعْتِقَادِ بِالْجَنَانِ. Wenn du la ilaha illallah, derjenige, der la ilaha illallah bezeugt, muss mit dem Herzen glauben und die Sache mit der Zunge, wie gesagt, aussprechen. Und mit den Taten, also mit seinem Körper Taten ausführen. Er hat hier erwähnt, Al-Arkan. Al-Arkan. Aber nur Arkan ist falsch, wenn wir sagen. Viele sagen, was ist die Definition von la ilaha illallah? Er sagt, Al-Iman huwa i'tiqadu bil-janan wa nutku bil-lisan wa i'tiqadu bil-janan wa amali bil-arkan. Das Aussagen mit der Zunge und der Glaube mit dem Herzen und das Tun oder Handeln nach den Arkan. Und was sind die Arkan von Islam? Die Säulen des Islams. Was sind die Arkan? Shahada und das Gebet und Zakah und Fasten und Hajj. Aber Iman ist nicht nur Erkan, diese fünf Sachen. Deswegen sagt man, وَأَمَنُوا بِالْجَوَارِهِ وَالْأَرْكَانِ. Die Tat mit dem Körper und mit dem Erkan. Aber die Erkan sind die wichtigsten Taten des Imans. Was sind die wichtigsten Sachen des Islams? Seine Säulen. Die Shahada und das Gebet und das Fasten und das. Und der Hajj und die Zakah. Okay, Zakah kommt direkt nach dem Gebet, aber Al-Muhim, das wisst ihr schon. Ja. Die Rafida haben noch Al-Jihad dazu gegeben. Jihad ist Rücken des Islams. Aber das ist Batil, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Jihad ist kein Rücken des Islams. Ja? Sondern gehört zu den Wajibat. Und nicht zu Erkan. Alas? Die wichtigsten Sachen im Islam sind diese Erkan. Säulen des Islams. Wenn wir sagen, وَأَمَنُوا بِالْأَرْكَانِ, das bedeutet, Iman ist nur, wenn du nach diesen Sachen handelst. Nach den Erkan, nach den fünf Säulen. Aber das stimmt nicht. Wir sagen, Iman sind alle körperlichen Taten, die du machst. Sadaka. Ist Sadaka Rücken? Ist eine Säule des Islams? Nein. Ist, dass du von der Straße, zum Beispiel du fährst und da ist ein riesiger, den du aufheben kannst, Stein auf der Straße. Ja? Und du kommst, nimmst ihn weg und dass dich die Leute nicht verletzen. Ah, verstehst du mich, Barakallahu? Ein Auto fährt, kracht, fliegt von der Straße ab und ist tot. Du gibst die Sache weg. Oder du findest irgendwo in einem Waldweg Glassplitter oder sowas, du sammelst das oder buddelst es ein oder so, damit sich nicht dein Tier verletzt, zum Beispiel. All das ist was? Gute Taten. Das sind gute Taten. Iman. Ja, aber gehören nicht zur Säule des Islams. Ja? Deswegen muss man das verstehen. فَإِذَا اِخْدَلَ نَوْءٍ مِنْ هَذِي الْأَنْوَاءِ لَمْ يَكُنِ رَجُلُ مُسْلِمًا. Wenn einer dieser drei Sachen fehlen, die Aussprache mit der Zunge, der Glaube mit dem Herzen oder die Tat mit dem Körper, wenn einer dieser Sachen fehlen, لَمْ يَكُنِ رَجُلُ مُسْلِمًا. Ein Mensch ist nicht Muslim geworden. Ein Mann ist nicht Muslim, sagt Suleiman bin Suhman, rahimahullah ta'ala. Die nächste Fatwa ist von Sheikh Abdurrahman bin Hassan. Er sagt, مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أو فعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلك وهو دليل على نقصان أصل الإيمان وهو إيمان القلب. Derjenige, der einen Wajib lässt. Derjenige, der einen Wajib lässt, er macht es nicht. Oder er macht etwas, was Allah verboten hat. نقص إيمانه بحسب ذلك. Sein Iman wird weniger. Dementsprechend, was er von Sünde gemacht hat. Du hast einen Wajib nicht gemacht, eine Pflichtsache. Das ist Haram. Du hast eine Sünde begangen. Du hast eine Muharrim gemacht, etwas, was Allah verboten hat. Du hast eine Sünde begangen, oder nicht? Je größer die Sünde ist, desto mehr wird sich dein Iman sinken. Sinken ist das richtige Wort. Senken. Senken. Sinken. Senken ist was? Und das ist der Beweis, dass das Fundament des Imans, und der ist im Herzen, dass er was? Dass er kleiner werden kann. Zum Beispiel, du machst eine Sünde, keine Ahnung, du schimpfst oder sagst gegen ein hässliches Wort. Dein Iman wird kleiner wegnehmen. Versteht ihr nicht? Du tust absichtlich einen Tag, du brichst dein Fasten, ohne Grund. Du hast eine große Sünde begangen. Und was ist passiert? Im Ramadan. Im Ramadan hast du eine große Sünde begangen. Und dementsprechend ist dein Iman kleiner geworden. Ja. Das sagen die Ahlus Sunnah wal Jamaa. Die anderen Sekten sagen, nein. Wenn du einen Tag im Ramadan absichtlich hast, bist du aus dem Islam raus. Weil Iman kann nicht sinken oder vergrößert werden. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Und das ist Batil und Batil. Ohne Zweifel. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna a'mal al-qalbi أصل الإيمان ومعظمه وقوته وضعفه ناشئ عن قوة في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها. نعم. Die Taten des Herzens sind das Fundament des Imans und das sind die meisten und das ist der meiste Iman. Der meiste Iman ist wo? Im Herzen. Zum Beispiel, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala im Herzen fürchtest. Was wird das machen? Was wird passieren? Genau, du wirst keine Sünden machen, Mensch. Ja? Du wünschst dir Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist überzeugt über diese Jannah, die Allah, die der Professor mir beschreibt. Du machst so viel und. Aber du musst das nicht machen. Jemand kommt zu dir. Du musst das aber nicht machen. Du sagst, ich weiß es, aber ich will es machen. Ja? Subhanallah. Fi jannati la ahya. Fi elf dunya wa dunya. Ich werde im Jannah, im Paradies, werde ich wieder leben. Fi elf dunya wa dunya. Und die wird so groß sein wie 1000 Welten und noch eine Welt. Das ist eine Art der Aussprache in der arabischen Sprache, wenn du auf etwas, wie sagt man das? Du wirst darauf hindeuten, dass es sich um etwas Gewaltiges handelt. Fi elf dunya wa dunya. Wie 1000 Welten und noch eine Welt dazu. Allahu Akbar. Jemand, aber Bruder, du musst das nicht machen. Du musst nicht. Du sagst, ich weiß. Ich sage auch nicht, das ist wajib. Aber ich will, wenn ich nur an diese Hurul'in denke, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ihr Kopftuch ist mehr wert als diese Dunya und alles, was auf dieser Dunya ist. Aywa. Wenn ein Tropfen aus ihrem Mund in ein Meer tropfen würde das ganze Meer zum Trinkwasser werden. Allahu Akbar. Es gibt eine von den Hur, ihr Name ist Haura. Haura heißt sie. Wenn sie lächeln würde, würde die ganze Welt und das ganze Universum würde erstrahlen vor schönem Licht. Allahu Akbar. Wenn du sie siehst, inshallah, wenn du sie siehst, Das bezeuge ich und ich zweifle nicht dran. Wallahi, so wird es sein. Wenn du sie siehst, du wirst 70 Jahre in sie so gucken. 70 Jahre. Du wirst nicht weggucken können von ihrer Schönheit. Und dann, wenn es beginnt, dann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Wahrheit gesagt. Du wirst so schauen. Allah, du wirst nicht genug bekommen von schauen. La haula wa la quwwata illa billah. Und noch von anderen Sachen. Der Professor hat mir gesagt, ein Saria, einer der Dings, ein Feldarbeiter, Bauer, der in dieser Welt Probleme gehabt hat mit dieser Sache, Allahu Akbar. Gibt es einen, wie sagt man das, Feldarbeiter oder einen Ackerbauer, der keine Probleme hat? Entweder Regen zu viel oder Sonne zu viel oder die Erde muss man bearbeiten oder man muss Dünger geben oder dieses Jahr war nicht so gut oder das oder das oder das. Sein ganzes Leben, er lebt davon. Ja. Allahu Akbar, das ist sein tägliches Brot. Acker, er muss ackern wie ein Ackergaul sozusagen. Ja. Im Paradies, er muss sich nicht um diese Sachen kümmern. Geld verdienen, Brot verdienen, Liste. Nein, es ist Paradies. Aber er will sich wünschen, ja, links Weizen zu, wie sagt man das, zu sehen. Zu sehen. Allahu Akbar. Und er wird sehen und es wird sofort rauswachsen. Ja, ganz groß und stark. Und er wird sehen und es wird rauswachsen. Ja. Und all das, was er von Problemen in dieser Welt gehabt hat, mit dieser Sache, Allahu Akbar. Der armste Mensch in dieser Welt war, mit den größten Problemen. Das Leben auf dieser Welt war für ihn die Hölle. Ja. Wenn er Paradies sieht, ja. Wenn er in Paradies kommt, wenn er Paradies sieht, wird er sagen, Wallahi, ich habe noch nie ein Problem gehabt in meinem Leben. Nie, nie, nichts. Alles vergessen. Ja. Und einer der reichsten Mann dieser Welt, der im Wohlstand gelebt hat, ein mächtiger Mann, der hat, wenn er Jahannam sieht, er wird sagen, Wallahi, mir ist nie was Gutes zugestoßen in meinem Leben. Nie was Gutes habe ich erlebt, jemals. Allahu Akbar. Hasbun Allah. Wenn das stark ist, wenn du diese ganzen Sachen fest überzeugt bist, natürlich werden sich deine Taten ändern. Ja, deswegen brauchen wir viele, viele, viele Vorträge über diese Sache. Wir reden sehr oft über Ahkam. Ja? Wir reden sehr oft über Aqidah, wir reden über Akhlaq. Das sind alles wichtige Sachen über Fiqh, Problematiken, die wir halt jeden Tag haben. Das müssen wir, geht nicht anders. Aber dass wir Vorträge brauchen über Ahwalul Akhira, die Zustände, das, was im Grabe passieren wird und in Jahannam und in Jannah, das geht nicht in einem Vortrag. Wenn jemand kommt und macht einen Vortrag über das Paradies, dann hat er die Sache sowas von vernachlässigt oder er hat es so sehr, wie sagt man das? Das ist ein Programm im Internet, im Computer, das Zip, WinRAR oder Win. Er hat es so zusammengepackt und gepresst, und dass er dir einen Bruchteil gibt. Wisst ihr, dass es Bücher gibt, Barakalafikum, Bücher, Bände, über Gen, zum Beispiel nur über Gender sprechen. Ja. Du hörst ein Hadith. Ein Hadith. Im Paradies gibt es, zum Beispiel, der Professor hat mir gesagt, im Paradies gibt es ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa ma khatara ala qalbi bashar. Ja. Im Paradies gibt es das, was das Auge noch nie gesehen hat, und das Ohr hat so etwas noch nie gehört, und dem Menschen ist so etwas gar nicht, kann gar nicht einfallen, was es in Jannah gibt. Du stellst jetzt vor, Apfel im Paradies. Ja. Apfel, nur die Namen sind die gleichen. Apfel, Birne, keine Ahnung. Nur die Namen sind die gleichen. Alles andere hat nichts mit gemeinsam. Hat nichts gemeinsam. Ja. Wenn so etwas ein Alim hört, ein Imam, im Ilm, er wird ja Tag und Nacht darüber schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und schreiben, nur über diesen einen Hadith. Verstehst du, Barak? Bei uns, wir sind Jahala, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Wir hören den einen Hadith, das war's, Alhamdulillah. Aber bei den Ulema, zu diesen, habe ich euch hier beleidigt, dass ich gesagt habe, wir sind Jahala? Inshallah nicht. Allah musta'an. Wenn man uns mit den Ulema vergleicht, dann schon. Barak, schaff. Hayakallah. Wo sind wir stehen geblieben, Shabab? Aywa. Inna amalul qalbi aslul imani wa mu'adhamuhu wa kuwatuhu wa da'fuhu. Der Iman, dieser Teil des Imans, der im Herzen ist, das ist die Stärke des Imans die Kuh des Imans oder die Schwäche des Imans. Ah, das, was in deinem Herzen ist, ah, wenn deine Taten des Herzens stark sind, ist dein Iman stark. Wenn deine Taten des Herzens schwach sind, sind deine Taten schwach. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Nashi an kuwatin fil qalbi min hadhihi al-a'mal aw da'fiha. Und alle Taten werden was? Wegen dieser Stärke des Imans im Herzen, die Taten werden auch stark sein. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Du begehst eine große Sünde, das wirkt sich sofort auf dein Herz aus. Du kannst nicht, das kann man nicht leugnen, dass du sagst, ja, ich mache dies und so, aber wobei mein Herz ist, ich bin fest wie ein Felsen, ich bin stark. Na, wart nur ab, was mit dir passiert. Eine Sünde nach der anderen. Das Herz wird immer schwächer und schwächer. Du erstickst es, wie jemand, der raucht zum Beispiel. Ja, er raucht, seine Lunge wird immer. Du wir 100 Meter, dann werden wir sehen, was mit dir ist. Ich bin stark, ich bin nicht kaum was mit bisher. Ja, beim Laufen, das ist die wahre Stärke. Komm. Oh, er kann nicht mehr. Ja? Ich habe heute viel trainiert. Wirklich? Na, sagt er das. Achso, ich dachte, du sagst, du bist ein richtiger Mu'min, inshallah. Barakallahu fik. Ausreden. Aywa. Naam, wa bi qadri ma fil qalbi min al iman takunu al a'mal al zahira allati hiya dakhilatun fi musamma. Und da hat er noch eine Sache erwähnt, damit jemand das nicht falsch versteht und sagt, der Iman ist im Herzen. Nur im Herzen. Die Taten sind was? Ein Erzeugnis oder eine Ehe. Bestätigung. Ja? Bestätigung seines Imans. Nein, das ist falsch. Ja. Sondern, wenn man das nur so definiert, dann ist das die Akida von Murjia. Aber von den Murjia und Fukaha. Sie sagen, der Iman ist im Herzen. Aber wenn es Iman im Herzen gibt, na, zwangsläufig wird man beginnen, Taten zu machen. Ja. Was sagt er hier? Rahimahullah, er sagt, je stärker der Iman im Herzen ist, desto stärker werden die äußerlichen Taten sein, die in Wirklichkeit ein Teil des Imans sind. Ah. Versteht ihr mich? Das stimmt. Die äußerlichen Taten werden stärker, je stärker der Iman im Herzen ist. Aber die äußerlichen Taten sind was? Sind ein Zeugnis, dass er ein Muslim ist oder nicht. Die äußerlichen Taten sind was? Sind fi musamma al-Iman, also im Fundament, ein Teil des Imans und man kann ihn nicht trennen. Aywa. Dann die nächste Fetwa von Hassan al-Basri, er sagt, ma aman al-Nifaq illa munafiq wa la khafahu illa mu'min. Vom Nifaq ist nur ein Munafiq sicher und nur ein echter Mu'min hat Angst vom Nifaq. Ah. Nur ein echter Mu'min hat Angst vor dem Nifaq. Jetzt die nächste Fetwa von Ibn Qayyim al-Jawziyya, er sagt, bihasabi iman al-abdi wa ma'rifatihi yashtaddu khawfuhu an yakuna min al-munafiqin wa lihadha ishtadda khawfu sadati al-umma wa sabiqiha ala anfusihim an yakunu minhum. Damit werden wir inshallah ta'ala die Aussage von Hassan al-Basri ein bisschen erläutern. Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt hier, was hat dieses Thema mit Nifaq zu tun? Na, Iman also. Er sagt, je stärker der Iman eines Menschen ist und seine Ma'rifa, was bedeutet Ma'rifa? Ma'rifa, Licht. Kenntnis, Barakallahu fikum, Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Je mehr du Allah subhanahu wa ta'ala kennst, desto größer dein Iman ist natürlich. Je weniger du Allah subhanahu wa ta'ala kennst und dich und den Zikr vernachlässigst. Und wir haben gestern eine schöne Fetwa über Zikr erwähnt, ja, wo Maimun ibn Mihran sagt, ja, Zikrullahi bil Lisan Hasan. Dass du Allah mit deiner Zunge gedenkst und erwähnst, ist schön. Ja. Aber dass du dich an Allah erinnerst, ja, wenn du eine Sünde begehen willst und sie dann lässt, ist besser als Zikr, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Er sagt, je größer oder stärker der Iman und die Ma'rifa ist, je stärker khawfu an yakuna min al-munafiqin. Je stärker dein Iman ist und dein Kenntnis, oder das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, desto größer wird deine Angst sein, dass du ein Munafik bist. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Also je mehr du Iman hast im Herzen, desto mehr wirst du dich vor Nifaq fürchten und desto mehr wirst du arbeiten und arbeiten und arbeiten. Du sagst, subhanallah, vielleicht könnte ich ein Munafik sein. Und du bemühst dich, bis du geht nicht mehr, weil dein Iman stark ist. Ja. Vorhin haben wir erwähnt, Hasan al-Basri sagt, nur die Munafikin sind sich sicher, dass sie keinen Nifaq haben. Deswegen arbeiten sie auch nicht. Sie sagen, ja, wir sind Mu'minin. Ach, wir müssen nicht so, wir müssen nicht fasten, wir müssen nicht freiwillige Gebete machen, weil er ist sicher, dass er kein Munafik ist. Versteht ihr mich? Aber ein Mu'min, und dann sagt Hasan al-Basri, und nur ein wahrer Mu'min hat Angst vom Nifaq. Deswegen arbeitet der Iman in seinen äußerlichen Taten. Barakallahu fikum. Deswegen war die Angst der Besten dieser Umma, die Führer dieser Umma, deswegen war ihre Angst so groß. Sie hatten Angst vom Nifaq. Ja, und die, die vor ihnen waren, alle Enfusim in Yakunu Minhum, die Führer dieser Umma, die Besten dieser Umma, die Sahaba und die Tabi'in und die ihnen gefolgt sind, deswegen hatten sie Angst, dass sie nicht zu den Munafikin gehören. Ja. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Aywa, barakallahu fikum. Dann sagt Hamad ibn Atiq, rahimahullah ta'ala, فَكُلَّمَا زَادَ الْإِمَانُ اِشْتَدَ خَوْفُ مِنَ النِّفَاقِ. Jedes Mal, wenn der Iman größer ist, wird deine Angst vom Nifaq größer. Ja? Jedes Mal, wenn dein Iman stärker wird, du machst Taten, betest freiwillige Gebete, ja? Du betest freiwillige Gebete, du fastest, gibst Sadaqa, je mehr du Taten machst, je mehr, desto größer wird deine Angst sein, dass du nicht von Munafik gehen wirst. Und dann sagst du, subhanallah, vielleicht will ich mich nur wichtig machen mit meinen ganzen Taten. Vielleicht machst du Allah, subhanallah, zerbrichst du dir den Kopf. Ja? Subhanallah, habe ich das gemacht? War das wirklich in Allah, subhanallah? Oder habe ich das gemacht, damit die Leute sagen, ich wäre tapfer, ich wäre ein echter Mujahid, dass die Leute sagen, glaube ich, ich habe große Liebe für diese Umma, oder ich will diese Umma verteidigen, oder mein Iman ist so groß, ich halte nicht mehr aus, das, was in dieser Umma passt, und so weiter und so weiter und so weiter. Einer, der wirklich Iman hat, er macht sich, zerbricht sich jeden Tag den Kopf mit dieser Sache. Vielleicht bin ich ein Munafik, vielleicht will ich mich nur von den Menschen stellen, dass ich das bin oder so und so und so. Aber viele Leute, deswegen, wenn wir uns die Salaf anschauen, Rahimahullah, sie haben ihre Taten maximal verborgen von den, sie haben sich versteckt von den Menschen, subhanallah. Ich habe euch erzählt von Imam Ahmed, Rahimahullah, ein Mann hat ein Haar auf dem Teppich gesehen. Ja? Was hat er gemacht? Er hat so getan, was der hat ein Haar genommen und in die Tasche versteckt, dass niemand sieht. Er wollte nicht, dass Schatz, ich reinige die Moschee, jetzt werde ich das wegschmeißen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Iman. Morgen, Brüder, oder die Moschee ist so voll und ich will nicht, dass die Leute rausrennen, sonst werden sie nicht sehen. Ich springe auf und nehme Teppich und beginne, damit sie mich alle sehen können, was mir gut vermutet. Ich reinige die Moscheen und kümmere mich um die Moscheen. Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi. Ja? Oder nicht die Moscheen. Um die Moscheen kümmern sich diejenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Oder nicht? Imam Ahmed hat nie ein verstecktes Haras. Imam al-Bukhari hat einen gesehen, hat irgendwas aus der Dings rausgekratzt, aus seinem Bart, irgendwas und hat es irgendwo geworfen. Bei seinem Vortrag, Imam al-Bukhari hat ihn angeschaut, hat ihn gesehen, aber hat nichts gesagt, er wollte nicht bloßstellen vor den Leuten. Ja? Danach, als alle weggegangen sind, hat er das genommen, dass das niemand sieht, und hat es in seinem Ärmel versteckt. Und dann hat das weggeschmissen, dass niemand das sieht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jemand wird kommen, Wenn jemand so etwas macht, ist das eine gute Sache, inshallah ta'ala. Ja? Aber nicht, dass er das, dass er jetzt, er will sich von, der, von seinen Links pflichten, was heißt er pflichten, drücken. Er kommt und sagt, na, ich werde meinen Namen nicht dort auf dieser Liste schreiben, diejenigen, die die Moschee reinigen. Wir wissen, draußen gibt es eine Liste. Ja? Freiwillige kommen und schreiben ihren Namen, inshallah, an den und den Tag werde ich mit dem und dem Bruder die Moschee reinigen. Der eine wird Staubsaugen, der eine putzt die Toilette, der andere putzt hier, wo man Wudu nimmt. Ja? Unser Termin oder Tag ist so und so. Wir können uns dort einschreiben, inshallah ta'ala. Jemand kommt und sagt, nein, nein, das will ich nicht. Ich will nicht meine guten Taten herzeigen. Dann sagen wir, gut, kein Problem, mach das nicht. Aber komm einmal, wenn niemand hier ist, und reinige die Moschee. Wir haben nichts dagegen. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja? Weil es ist so, Barakallahu fik, anders geht es ja nicht. In der Jama'a, ad-din und nasiha, in der Jama'a, die muslimische Gemeinschaft, ja, gibt es Leute, die machen Taten. Ja. Es gibt Leute, die werden keine guten Taten machen, bis du sie nicht erinnerst. Und es gibt Leute, sie werden keine Taten machen, bis du sie nicht zwingst, sie zu machen. Deswegen gibt es Leute, die machen freiwillig. Es gibt Leute, die machen es, wenn man sie erinnert, weil sie haben es vergessen. Und es gibt Leute, du zwingst ihn dazu. Ja. Es gibt jemanden, der kommt und gibt Zakat. Bringt selber Zakat, Allahs. Ja. Oder er nimmt selber und verteilt selber seine Zakat. Hat schwarz auf weiß, ich sage, da habe ich schwarz auf weiß, dem habe ich so viel gegeben, den habe ich so viel gegeben, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich im Ministerium für Dschihad. Ministerium habe ich so und so viel bezahlt für Pferde und so und so und so und so und so. Oder für dies. Hat alles schwarz auf weiß. Wenn die Kommission oder die Kontrolle kommen wegen Zakat, hat er alles schwarz auf weiß. Dann sagen sie, ja was? Jazakallahu khair, du hast uns eine Arbeit erleichtert. Ja. Dass wir das jetzt nicht ausrechnen, hin und her. Du hast es selbst versteuert sozusagen. Nennt man hier. Ja? Ein anderer, er hat das ganz vergessen, den Zakat. Jemand muss zu ihm kommen und sagen, damit, und der, ah, Subhanallah, Subhanallah, möge man mir verzeihen, alles. Und der dritte, du kommst, ja, morgen, übermorgen. Ich sage, Allah, entweder du zahlst oder wir nehmen dich mit. Und dann gibt es der Ärger. Ja? Wird gezwungen. Es wird weggenommen. Weggenommen. Warum? Weil das ist Allahs Recht, subhanahu wa ta'ala. Ja? Dieses Geld gehört nicht dir. Diese 2,5% von deinem Vermögen, was du hast, das mehr ist als 96 oder 94, irgendwas Gramm Gold. Ja, du hast so und so viel Gramm Gold über das ganze Jahr gehabt. Mehr davon, sage ich. Nicht weniger, sondern mehr. Ja? Ein Gramm Gold kostet 40 Euro. Circa. Ja. Na ja. Barakallahu fikum. Ja, das ist viel. Dieses Geld hast du ein ganzes Jahr über zu Hause gehabt, du hast es nicht verbraucht. 2,5 wirst du darauf bezahlen. Ja? Keiner fragt dich, ob du willst oder nicht. Du wirst gezwungen, du wirst zahlen. Ja? Wenn du sagst, nein, ich zahle nicht, dann bist du ein Fasik, ein Sünder. Aber es wird dir trotzdem weggenommen. Mach Tauba lieber. Weil das Geld gehört nicht dir, es gehört anderen Leuten. Ja? Innama sadaqatu lil fuqara und so weiter und so weiter. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber wenn ihr euch, wie sagt man das, organisiert, und bewaffnet und spaltet von der Gemeinde und sagt, nein, wir zahlen keine Zakat, dann wird der Khalifa euch höchstpersönlich, er wird eine Truppe auf euch schicken und euch bekämpfen, ja, und euch wieder zum Islam zurückholen. Oder? Es wird, der Kampf wird nicht aufhören. Ja. Deswegen ein Unterschied ist bei dieser Mes'ala, wenn wir sagen, derjenige Manu Zakat, der die Zakat nicht zahlen will, sich aber bewaffnet und verschanzt. Ja? Bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit, ob er Kafir ist oder nicht. Barakallahu fikum. Die richtige Meinung ist, dass er Kafir ist. Ja. Aber nicht der Khalifa. Alle Fuqaha schreiben, El Khalifa yuqatiluhum. Ja. Der Khalifa bekämpft sie, führt Kriege gegen diese Gruppe. Ja. Aber die Leute haben das falsch verstanden, haben gesagt, El Khalifa yuqtuluhum. Tötet sie alle. Nein, es, wenn jemand kommt und sagt, Allah, ich mache Tauba, ich wird dann nicht getötet. Deswegen haben viele, manche Absicht, manche Minunzer, haben sie unabsichtlich dieses Wort Yuqatiluhum oder Yaqtuluhum falsch übersetzt in den nicht-arabischen Sprachen. Versteht ihr mich bei der Frau? Fikum. Wir wissen, Abu Bakr radiallahu anhu hat denjenigen, der diese Kerl nicht bezahlen wollte, hat sie als Kafir erklärt und hat sie angegriffen und hat sie bekämpft, bis sie nicht Tauba gemacht haben und zurück zum Islam gekommen sind. Also hat sie bekämpft wegen was? Wegen Kufr. Barakallahu. Fikum. Ich wollte etwas ganz anderes sagen. Ich weiß nicht, wieso wir so viel über Zakat geredet haben. Almuhin. Die Fetwa von Ahmed ibn Atik. Jedes Mal, wenn der Iman größer wird, wird die Angst vor Nifak immer größer. Wa ala hasabi da'fil iman yakunu al-amnu minhu. Und je schwächer dein Iman wird, na, desto größer wird deine Sicherheit vor diesem Nifak. Je schwächer dein Iman ist, jetzt frag dich selber. Okay, jeder fragt, wir machen einen Test. Na? Dieser Test gilt für alle, für dich auch. Okay? Okay? Jeder fragt sich selber, bin ich ein Munafik oder nicht? Die Antwort wird dir zeigen, ob dein Iman stark ist oder schwach ist. Wenn dein Herz sofort die Antwort ist, nein, auf keinen Fall, dann musst du wissen, dein Iman ist schwach. Wenn aber dein Herz zögert oder sagst, weh dir, du bist verloren, mein Lieber. Wenn dir dein Herz das sagt, du bist verloren, du hast ja noch gar nichts, dann ist das, dann gehörst du gar nicht hierher. Allahu musta'an. Kann man das falsch verstehen? Was ich jetzt gerade gesagt habe? Hey, aufpassen. Allahu musta'an. Machen wir den Test. Aber kann der Shaitan dann irgendwann brennen, wenn sie machen? Was? Was aus dem Zug zum Beispiel, genau wo der Iman so steigt und wie diese Sachen mit dem Infarkt dann zusammen. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Das Problem mit der Nie. Nie ist eine der stärksten Taten im Herzen. Die stärkste Tat, oder besser gesagt, die wichtigste Tat, na, ist die Nie, deine Absicht. Wieso machst du das? Oder wieso lässt du etwas? Na? Wieso machst du es und wieso lässt du es? Das ist das Problem aller Sahaba, Ridwanullahi alaihim gewesen. Wenn wir uns die Salaf anschauen, was war das größte Problem der Salaf? Die Nie. Das war das größte Problem. Wieso mache ich diese Sache? Mache ich es für Allah oder mache ich es wegen... Wieso? Oder wieso machst du diese Sache nicht? Wieso? Wieso isst du kein Schweinefleisch? Frage einen sogenannten Muslim, wieso isst du kein Schweinefleisch? Er wird sofort sagen, ja, es ist ekelhaft und es ist dies, es ist das. Was heißt der ekelhaft? Du hast es gar nicht probiert. Und Schweinefleisch, wenn man es richtig zubereitet, schmeckt besser als all das, was du gegessen hast bis jetzt, du Bauer. Ja. Ey, frag kleine Kinder, wieso isst du kein Schweinefleisch? Pfui, wer? Muslimische Kinder meine ich. Ja. Wieso sagst du Pfui, wer? Du weißt gar nicht, wie es schmeckt. Ja? Wenn man es richtig zubereitet, schmeckt es super, oder nicht? Es schmeckt wie alle anderen Speisen, oder nicht? Ja? Ja, ich weiß es nicht, aber wenn die Kuffar das so im Fernsehen zeigen und so, dann... Das stimmt schon. Echt? Stimmt schon, gell? Ja. Aber wieso ist das nicht? Dann lass uns mal das verboten hat. Das ist die Antwort. Unit. Es gibt noch, gell? Bis Adhan ist noch. 2 Minuten. 2 Minuten noch? Sicher? Aywa. Aywa. Und dann sagt Hamad ibn Atiq, wa amma khawful kufri, fa yakfi fihi qawlullahi ta'ala, وإخبارا عن خليله إبراهيم واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام أيوة Was ist aber Angst? Wir haben jetzt geredet von die Angst. Angst vor was? Von Nifak. Was war mit unserem Test eigentlich? Machen wir in wenn wir alleine sind. Okay? Ah, Barakallah, das wird, wir wollen nicht die Ergebnisse manipulieren, wie jetzt in Ägypten bei den Präsidentschaftswahlen. Barakallah, das ist zum Beispiel mit jemandem, der zum Beispiel sich über jede Sache Gedanken macht, dass er, zum Beispiel, er macht eine Tat, gleich danach denkt er darüber nach, oder eine Woche denkt er darüber nach. Ist das übertrieben oder nicht übertrieben? Oder was ist mit dem? Ein Mensch muss sich Gedanken über seine Taten machen, Habibi. Ein Mensch muss sich Gedanken machen über seine Taten. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht, Habibi. Dass du irgendwas machst oder irgendwie so. Geht nicht. Aber aus Namen, du musst sicher sein. Ja? Aber wie kannst du sicher sein? Sicher sein. Du bist hundertprozentig sicher. Du hast 4 Reka gebetet. Du hast mit Tekbir begonnen. La Allahu Akbar. Das ist du hast. Okay, das darüber rede ich. Aber ich meine zum Beispiel mit der Nähe, weißt du? Ja. Das ist ein Kampf, der wird bis zum deinem Tod wird er andauern. Du wirst damit kämpfen müssen. Die Sahaba haben damit gekämpft. Und du wirst auch damit kämpfen müssen. Wenn du alles auf die leichte Schulter legst und sagst, ah, ich sehe gut, dann beginnst du Sünden zu machen und sagst, ja, es ist eh in Ordnung. Und dann ist das ein Problem. Aber dann sagt er, also das erste war über Nifak, wa amma khawful kufri. Was es aber Angst vor dem Kufr angeht, dass du Angst hast, dass du nicht Kufr begehst, ha? فَيَكْفِي فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمُ. Genug, wir haben als Beispiel oder als Beweis sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über seinen Propheten oder seinen Khalil Ibrahim a.s. berichtet, wenn er sagt, also Ibrahim a.s. sagte in Dua, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ, und verschone mich um meine Söhne. وَجْنُبْنِي, entferne uns und verschone mich und meine Söhne, dass wir Statuen, dass wir Götzen anbeten. Ibrahim sagt, ja Allah, ich bitte dich, lass mich niemals Götzen anbeten. Ibrahim sagt das, lass mich und meine Söhne niemals zu Götzen anbeten werden. Ja? Deswegen deine größte Dua, deine beste Dua, deine wichtigste Dua ist, ja? A'udhu billahi min ash-shaytani wa kufrihi wa shirki. A'udhu billahi min al-kufr. A'udhu billahi min ash-shirk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ha? Das ist deine wichtigste Dua im Leben. Oh Allah, ich bitte dich, lass mich keinen Kufr begehen. Oh Allah, ich bitte dich, lass mich keinen Schirk begehen. Wallahi, ich kenne jemanden, das war seine wichtigste Dua im Hajj. Überall, im Tawaf, in Mina, in Arafah, die wichtigste Dua, ich kenne jemanden, die wichtigste Dua, ich bitte dich, lass mich kein Kufr oder Schirk begehen. Wallahi, wir sollten inshallah ta'ala da, also Ibrahim a.s. als unser Vorbild in dieser Sache nehmen. Ja? Wie viele Leute sind, er ist sich hundertprozentig sicher vom Kufr. Frage den echten Murtad, Kafir, Mushrik, namens, keine Ahnung, gib ihnen irgendeinen muslimischen Namen. Bist du Kafir? Oder Nifak? Okay, dass wir nicht mit Kufr, wäre wahrscheinlich, ja, eine zu starke Watsche für ihn. Fast K.O. Ja. Okay. Nifak fragen, was ist mit dir? Erst, ich bin Muslim, ich bin. Betest du? Ich esse kein Schwein. Ja. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er kein Kafir ist. Oder besser gesagt, er ist sich hundertprozentig sicher, dass er niemals Kufr begehen wird. Aber er macht ihn jeden Tag. Ja. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er kein Munafik ist oder dass sein Herz rein vom Nifak ist. Aber er ist ein Nifak, also Nifak in Person. Ja. Man könnte ihn richtig Munafik nennen. Allah ist der La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Wir machen Nizan inshallah. Wir machen Nizan inshallah. Ich muss mal gucken, inshallah, was unser nächstes Thema ist. Barakallahu fikum. Damit die Leute, die zu unseren Vorträgen kommen, damit sie wissen, was sie sagen. Wallahi, wir müssen jemanden finden, der das macht. Nein, das ist eine super Idee. Das wollte ich schon längst machen. Wir brauchen jetzt brauchen wir einen Freiwilligen, der uns inshallah der nächsten Freitag einen Vortrag über das Paradies macht. Ja. In die deutsche Sprache, inshallah ta'ala. Er muss keine einzige Aya und auch keinen einzigen Hadith in Arabisch sagen, wenn er nicht will. Ja. Er kann das alles in Deutsch haben, sagen, weil er hat es in Deutsch. Wie lang? 20 Minuten. Muss er das selber vertragen oder machst du das? Nein, nein, er macht den Vortrag. Er sitzt hier, wo ich jetzt gerade sitze, und macht für uns einen Vortrag über Paradies. Wir wollen einen Freiwilligen. Wir werden ab jetzt, inshallah, jeden Samstag einen Freiwilligen nehmen, damit er uns einen Vortrag macht über eine bestimmte Sache. 20 Minuten, eine halbe Stunde sind genug und den Rest reden wir über unser Thema, was wir halt freitags haben. Ah ja, wer ist der Freiwillige? Shawahran ist geflüchtet. Über Jannah. Über Jannah gibt es so viele Texte. Er macht immer Vorträge. Du willst den Vortrag machen? Ja. Also, du machst einen Vortrag nächsten Freitag über Jannah, inshallah. Nächsten Samstag. Gut, dass du das zeigt, inshallah, Courage. Mut. Nächstes Mal werden wir einen zweiten Tag fahren, Löwen finden, der uns den Vortrag macht. Damit wir es lernen, inshallah. Ja. Ich werde da sein, inshallah. Oder ich werde im Nebenraum sein. Je nachdem, also wie sich der spricht, was ihm lieber ist, inshallah. Das ist kein Problem. Ja. Okay, ich wollte schon fast sagen, wenn ich getötet werde oder wenn man mich einsperrt, dann müssen wir Leute haben, die jede, man kann über jeden sagen unter uns, Allah, der soll vorbeten oder der soll Vortrag morgen haben, der soll Juma. Solche Leute brauchen wir. Ha? Solche Leute, so, das ist eine Juma, Allah Akbar. Jeder der Sahaba, wenn du sagst, Allah, du machst morgen Juma, er wäre bereit, Juma zu machen. Du wirst kommen, bete vor. Er wäre bereit vorzubeten. Er wird nicht bei Al-Fatiha Fehler machen. Er wird sie richtig lesen, inshallah. Oder nicht? Aber in unserem Fall, der Hodja ist weg. Wer soll machen? Der Hodja ist nicht da. Die Moschee bleibt morgen am Freitag geschlossen. So darf das nicht sein. Jeder, ja, Bismillah, bete du vor, komm. Er betet vor, man merkt überhaupt nicht, dass der Hodja tot ist. Ayo, so wird es euch leichter fallen, mich zu vergessen, Schade.